dann setz halt auf dein Hirtl. Also jetzt nehmen wir auch einen Pfirsich wieder auf. Naja, der VDB ist auftaucht. Was bisher geschah, oder? Müssen wir jetzt machen. Ja, genau. Also der Alexander, der Schascha von Schabellen, ist da. Ist aufgedacht. Da schau, nimm mal dein Flötchen, lieber Titus. Setz dir dein Hütchen wieder auf. Stoß mal an wegen dem Präsidenten. Nimm Kürtchen das Hütchen, gell, auf die Republik, auf das Vaterland. Du schön klären lassen. Ich kann mich nur an ein Wetten, das aus den 80er Jahren erinnern. Ich muss dich nur lauter schütten. Und da war Alfons Heider und John Travolta und John Travolta hat überhaupt nicht so gut ausgeschaut wie Alfons Heider. Der Alfons Heider ist schon ein bisschen sexy Hexi, gell? Und ich glaube, mittlerweile ist John Travolta schon total fertig. Nein. Naja, so. Ja. Ja, weil war früher schon. Wir haben noch nie ein Board gesehen bei dem. Das ist ja gut, boah. Aber das ist dein Special Interest, dass du auf Bären stehst. Hat ja keinen Bären. Spaß. Biene steht auf Bärchen. Ja, nee. Das ist aber echt, ich habe neulich auch eine Serie gesehen, Clown, und der zweite Hauptdarsteller hat ungefähr eine Staffel lang einen Bart gehabt und das hat ihm echt besser gut gestanden. Aber der hat so ein komisches Grübchen da gehabt. Till Schweiger oder was? Nein, nicht Till Schweiger, das war Kaspar Christensen. Debütanten. Es ist einer dabei, der heißt Lukas Lopatka. Nein! Ja. Der ist schon mal vor ein paar Jahren schlecht aufgefallen, denn er ist bei einer... Bin ich da zu laut? Bist bei du dir zu einer, laut? Nein, aber du quatschst ja ziemlich dazwischen. Das ist nicht unbedingt also eigentlich angenehm. Schon zu laut. Also erzähl vom Luki Lopatka. Der ist einmal im Dunstkreis der Identitären gesichtet worden, 2014. War dann auch in Standard, war Artikel drüber, ja. Jetzt. Danke. Ist das der Sohn vom Reinhold? Ich glaube, dass das der Kim ist, oder? Nein, jetzt ist wieder. Ja, von hinten hat er schon ausgeschaut. Nein, das ist die Trepko, oder? Die hat ein Ding nicht drüber gekriegt, die KS-Ketten. Ja. Ach, der hat eine coole Nase, der hat eine runde Nase. So römisch. Was trifft die Augen drauf? Schau, das ist die mit den Augen. Ah, der hat Spezialdings drin, halt. Okay. Und der greift ja vom Hintern. Ah, das ist ein glases Glas, da kann man so Sechtgläser einstellen. Nicht unpraktisch. Denen ist nichts blöd, gell? Nein. Plastilin-Lappen. Da Gary. Ist der Gary Kessler. Gary Severi. Aha, okay. Da kommt der gleich zur Kamera rein. Und der Scholz, wie heißt der? Skifahrer halt, gell? Karl Schranz! So heißt er. Der Schalte Schranzen. Erstaunlich, dass ihr die alle erkennt. Ja, ja. Und ihr habt nicht einmal Brühen auf. Und Polizei danken. Ja, jetzt bleibt uns die Spucke weg von diesem Anblick. Ja, Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ja. Hoffentlich zahlt sich das, finanziert sich sicher selber, oder? Christian Kern kommt auch. Ja, hoffe ich doch. Apropos stark. Grübchen. Apropos Grübchen, ja. Hey, ich hab das gehört, dass es gibt in der Steiermark gibt's einen Ort, der seine Kinder zu Star Wars gezwungen hat. In Graz. Gibt es einen Film Ort? Gehen, einen Arzt. Einen Arzt. Einen Arzt, ja. Nein, ich verstehe nicht. Kennst du die Geschichte? Weißt du, welche Geschichte? Nein, kenne ich nicht. Nein, erklär die Geschichte. Na, irgendwie ist ein Arzt angezeigt worden, weil er seine Kinder irgendwas... Ah, die Überschrift habe ich gelesen, aber mehr oder nicht. Ja, die Überschrift habe ich gelesen. In die Kommentare ist es dann rausgekommen, dass es der Bruder vom Lopatka war. Nein. Ach so, das stimmt, das ist ein Steirer. Ja, aber erklär, was hat er denn gemacht? Ich hab's vergessen. Hat er sich in den Film getrunken oder was? Er hat sich selber im Bauch gestochen und hat seine Kinder damit gequält. Und die Kinder haben ihn angezeigt. Ich hab's nicht so wirklich verstanden. Aber zu Star Wars? Im Bauch irgendwas, gestochen? Du musst die Macht. Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Also, das ist, da denk ich mal, und das habe ich gerade gedacht, wie du vom Lopatka redest, da habe ich mir echt gedacht, das hätte sich der Standard sparen können. Was oder? Denn? Ja, ja. Was denn? Das klar passt ja nicht so na, gut. Wenn der Sohn bei der Identitären mit rein, dann ist es natürlich schon eine Story. Ja, aber das war ja nicht die Story. Die Story war vom Arzt. Ja, dass er sich im Bauch gestochen hat. Habe ich nicht gelesen, ist nicht relevant. Hey, habe ich nicht gelesen, ist nicht relevant. Ist nicht relevant. Du, die Opernballdame, die hat wirklich kein schönes Kleid an. Nein, das ist nicht sehr vorteilhaft. Und ich mein, die hat auch zu große Ohrringe. Ich finde, große Ohrringe ist sowas von scheiße. Das erinnert mich so an Christbäume. Ja. Wir sollten jetzt über so ein bisschen... Jetzt sind wir leid, ich muss jetzt... Mehr Content. Mit deiner Fußfläche auf meinen Schenkel. Weg. Ich kann nicht einziehen. Bin ja kurz. Mehr Content, oder was? Mehr Content? Ja. Oder um was geht's jetzt? Willst du Content machen, oder was? Fuß-Content. Nein, ich will das nicht. Bumm, gibt's ein Rohr, sonst setze ich mich zwischen euch. Ich muss den Fuß ausstrecken, ich kann nichts dafür. Habe ich schon erzählt, dass ich jetzt da mal weg von diesen Reichen und Schönen. Die Barbara rennt, versteckt sich in der Toilette. Die ist gerade aus der Toilette gekommen. Das zeigt sie uns. Sie zeigt uns den Rolando Villason. Barbara rennt. Der Mann heißt Barbara rennt. Ich will mir noch Bier. Er holt sich noch ein Bier. Ich kann ja in der Zwischenzeit erzählen, dass ich jetzt ein Kiesertraining mache. Wie ein Na, echt? Ja, voll geile Scheiße. Ja. Ja, taugt mir total. Ja, cool. Ja. Jetzt zahlt mir die Versicherung. Nicht schlecht. Mhm. Ach, wahnsinn, wird das eine gute Folge werden heute? Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Wir haben jetzt schon verloren. Man, wir können uns noch ein bisschen aufregen über die Leute im Fernsehen, schauen, wie sie sich freut. Über die Leute im Fernsehen sind. Muss man ein bisschen leiser schalten. Wie nicht, der Herr Meier, der ist auf der Küche herumkraxeln. Eigentlich nicht. Auf die Herdplatten aufschauen, was es gibt. Naja, vielleicht tut er, denn vielleicht tut er noch ein Geschirr waschen. Bei meinen Eltern am Dorf, da gibt es Bauern. Die sagen jetzt nicht, wie die heißen. Und die sind sehr, sehr große Katzenliebhaber. Und damals ist der Bäcker immer nur einmal in der Woche gekommen und der Bäcker geht rein, sieht die Katze, wie es am Tisch sitzt und haut aber, kommt der Rudi einer, haut den Bäcker nicht die Goschen rein. Ich muss mich ein bisschen lauter machen, ich bin zu leise. Haut dann Bäcker eine rein? Im Bäcker, ja. Der Bäcker ist gekommen, der fahrende Bäcker. Hallo, alles Bäcker. Die Biene ist das. Die Biene, die muss ich leiser schalten, weil die atmet so laut. Ich hätte jetzt gern kurz, dass unsere Hörer und Hörerinnen einen Stift in die Hand nehmen. Ja. Und dann Zettel und ich würde gerne einen Stift haben, bitte. Habe ich schon den Stefan Sagmeister-Film? Danke hab ich sehr. Habe ich noch nicht erklärt, gell? Interessiert mich eine Kunst. Momentan nicht so wirklich, ne? Es geht um Glück. Was ist mit dem Kopf? Alter, der ist jetzt schon weggeschaut. Tut mir leid, aber. Der war gut. Morgen gell? Vielleicht wieder. Ja. Was denn? Und dann hätte ich gerne, dass der Hansi das buchstabiert. B-E-G-A-G-S-E-L-L. Haben das alle mitgeschrieben? Ich hoffe. Und was heißt das? Begaxel. Mhm. Und das hat mein Onkel oder Schülerin gehabt, oder ein Schüler, der das bei der Schularbeit geschrieben hat, glaube ich. Und wisst ihr, was das heißt? Das ist steirisch für Begaxel. Geile Scheiße. Die haben gedacht, man schreibt es so. Eine Schulkollegin von mir hat immer geschrieben, ein Christ und hat Gerüst gemeint. Ein Christ. Ein Christ. Ja, es gibt ja auch dieses Mal beim Opa mal verschiedene Bars. Zum Beispiel die Wachauer Wein hat eine Bar gemacht. Swarovski, die Kristallbar. Moment, ich habe das jetzt nämlich auch. Titus, bitte. Buchstabier. Altbausch. Nein, buchstabieren. A-L-T-B-A-U-C-H-A-R-M-E. Es kann jetzt heißen Altbauscharm oder Altbaucharm. Neulich habe ich wirklich. Ich habe echt 10 Minuten gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass es nicht Altbaucharme heißt. Das ist gleich wie Blumentopferde. Ja. Oder Ambronazi, die Grabazi, die Kurante, bis sie viel. So, und jetzt geht das Stream nicht mehr. Ich glaube, das ist eh gut. Ich glaube, das ist gut. Es ist eh gut. Es war jetzt so traurig. Ja. Es hat ein bisschen abgerissen, ja. Nein, es ist gut. Es ist gut, dass es jetzt an der traurigen Stelle einfach endet. Wir brauchen jetzt gar nicht wiederbeleben, den Sender. Das bringt es eh nicht. Was heißt, wir brauchen nicht? Das geht jetzt schon auf. Ich schätze mal, dass der Stream ist jetzt so überlastet, weil alle schauen. Von Ball, weil ich meine, geht es jetzt bald los, weißt du? Alle schauen von der Ballen. Nein, ich glaube, vielleicht sollte man das Fernsehschauen aufgeben, weil du bist immer so abgelenkt von der Barbara. Oder hast du Michaela? Barbara. Na geh. Rhabarber. Rhabarbera. Rhabarbera. Ah ja. Das ist nicht, ich finde, ja. Müssen wir noch ein tanzen, ne? Nein. Passt gut, über Jogginghosen an. Ich bin jetzt sich urhergerichtet für uns. Voll aufgeschmiedelt. Ja, in einer Jogginghosen. Ja, es ist jetzt Opernball die Eröffnung. Na, vielleicht machen sie es nur eine Schweigeminute oder so. Ich glaube, wenn sie es beim Fußball machen, machen sie es beim Operball sicher. Das ist ja okay. Ja. Naja, so ist es im Leben. Meditation, Verhaltenstherapie, Drogen. Sind das die drei Themen, über die wir jetzt reden werden, oder was? Ja, zum Beispiel. Hast okay. du schon in irgendeiner Form was... Mit eins von den drei Sachen zum Beispiel. Ja, genau. Ja, ja. Oder was hat am besten funktioniert? Meditation. Wahrscheinlich das Letzte. Hat bei mir nicht so wirklich funktioniert. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu rastlos für das. Ja, ja. Aber vielleicht wäre es gerade deswegen ganz gut. Na, vielleicht so eine Mischung aus alle drei Dingen, ne? Am Wochenende auslaufen gehen. Verhaltenstherapie oder was? Verhaltenstherapie ist, du gehst auf die Straße und machst Sachen, die ist da nicht draus. Also, ne? Zum Beispiel, du weißt ein Beispiel. dann hätte er so kein Lied singen. Du gehst zu einem Straßenmusikanten und scheißt in den Hut eine. Naja, traust du dich das? Traust du dich das? Das traut man sich nicht. Nein! Will das doch nicht. Aber eigentlich. Nein, aber das ist es. Das ist Verhalten. Ja, echt ist irgendwie so. Okay. Nein, ich scheiße sicher nicht. Christoph Schlingens würde sagen: Katharsis durch Peinlichkeit. Das ist ja schon der cool. War aber auch schon mal 1998 beim Opernball zum Beispiel. Ja. Ich mag diese gelben Kleider, außer sie hat die Halskette nicht drüber gekriegt. Das mag ich gar nicht. Also wird aus wie Kanarienvogel, schaut sie aus, oder? Ja, ein bisschen. Das andere gelbe Kleid ist besser. Das ist ja Gold. Ich hasse diesen Ohrschmuck. Also, ja, die hat. Nein, da schauen die Brüste waren so weg. Ich bin ja gespannt, ob die ich. Die schauen alle aus wie Leute von mir sieht. Wie Habsburger eigentlich. Habsburger schauen auch bitte ein bisschen verwartakelt heute. Schauen sie alle aus, als hätten sie über Jahrhunderte ihre Cousine geheiratet, oder was? Ah, ist das jetzt die Fanfare, ja. Oder wie? Ein bisschen bashen, oder? Ja, aber das habe ich, glaube ich, eh schon mal erzählt. Ich meine, du musst da denken, dass ist diese... Ist das die Vasilaku? Der Erwin! Was, Erwin ist auch dabei, genau, Erwin. Aber und seine Frau Sissi. Die Vasilaku ist sicher nicht in der Loge. In der Loge vom Erwin, glaube ich auch nicht. Na, vielleicht ist sie irgendeine Kronendame oder so. Das ist eh, wie es mir neulich aufgefallen, dass immer wieder so Verbindungen weißt du, zwischen Niki Lauda und den Dichern. Unterbrich und dabei unterbrichst du mich. Du hast eh nichts gesagt gerade. Ich wollte gerade erzählen. Blutwesen. Von meiner. Na. Von Vorteilen von Drogentherapie und Verhaltensmeditation und so, oder? Also ja, gib mal Beispiel. Naja, also Drogen, jetzt trinke ich gerade ein Sektchen und das pfeift sich bei mir langsam eine. Zusätzlich zu den 1,5 Gin. Oh, da ist noch Gin drin. Ist denn da noch Gin drin? Verhaltenstherapie habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, weil ich nie so. Die Dinge, die ich für richtig halt, mache ich meistens auch. Na, Verhaltenstherapie ist ja nicht so. Gescheit ist, an Straßenmusiker den Hut zu scheißen. Ja, das ist nicht gescheit, weil du. Ich habe nicht gesagt, dass man am Straßenmusikanten einfach nur so hinwachsen. Nur auf die Wiesen scheißen und er will den Hut gaxen, oder? Ja, du kannst ja Leute diffamieren, die ohnehin unsympathisch sind. Ja, aber Beispiel, das ist es ja auch nicht. Wo kommt man denn hin, wenn jeden, der unsympathisch ist, der Hansi kommt zu einer Katharsis, die ihm weiterhilft im Leben. Was heißt denn Katharsis? Er ist peinlich, er ist berührt, es trifft ihn an existenziell. Alle besoffen. Kognitiv ist er dadurch und er hat Resonanzerlebnisse. Resonanzerlebnisse, das ist das Wort, genau. Jetzt hast du auch gerade am ja, mein Kopf hat ja. Aber ich check gerade nicht, was meinst du mit Katharsis? Ein Resonanzerlebnis. Ja. Du kannst ja nicht ein Wort mit einem noch komplizierteren Wort erklären. Was ist ein Resonanzerlebnis? Ja, da ist er. Dienstag zum Mittag aufgehört zum Arbeiten und heute schon wieder angefangen. Oh, heute schon wieder besoffen. Da ist schon wieder der Gottfried Hellmann. Ja. Na, ich weiß schon, du machst Dinge, denen du vorher aus dem Weg gehst, weil du eine Sicht von dir hast, eine Über-Ich-Sicht und du versuchst immer deinem eigenen Bild zu genügen und tatsächlich ist es aber so, dass du praktisch immer so ein bisschen wie ein Pendel, ein bisschen rausschwingen aus deiner Mitte, damit du deine Grenzen ein bisschen antestest und merkst, dass es ja gar nicht so, schlimm ist, genau, aus der Komfortzone raustreten und dass du zwischenmenschlich vielleicht deswegen weiterkommst, aber auch merkst, dass nicht alles immer in einer Katastrophe enden muss, ne? Ja, das ist die Learning Zone, aber darf ich ganz kurz. Aber wie, also ist es dann Verhaltenstherapie auch, wenn ich jetzt irgendwas mache, was nett ist, zum Beispiel, dass ich jemanden einfach einmal so sagt, da hast du 10 Euro gekauft dafür ein Bier? Oder muss es immer den anderen, also muss ich immer mein inneren Schweinehund außerhängen lassen? Also nein, du musst nicht hingaxen auf die Straßen. Na, an dem Beispiel jetzt einmal, wenn du normalerweise nie jemandem was gibst, ne? Also ich gebe zum Beispiel einen Augustin-Verkäufer nie, ich kaufe nie einen Augustin. Und wenn ich das jetzt aber doch mache, Augustin nicht, aber ich gebe den manchmal was. Dann ist es natürlich auch so eine Sache, ne? Und gib ein Bettler. Weil oft ist es ja irgendwie, ich finde es ja furchtbar, man wird im öffentlichen Raum angesprochen und meistens nur deswegen, weil jemand was für dich haben möchte. Ne? Ja, mit Bettlern habe ich eigentlich kein Problem, die hat wirklich einen Football in die Haare. Mit Bettlern habe ich kein Problem, aber ich mag diese ganzen Leute, die dir irgendwelche Spendenabos aufschwätzen wollen. Nicht so. Ja. Keiner. Das brauche ich nicht. Ja, auch ein Grund, warum man. Du, ist das so immer so beleuchtet? Ist sowas ein bisschen schön beleuchtet? Nein, jetzt nicht mehr, jetzt ist es so hell. Vielleicht haben sie auf LED umgestellt. Unsere Firma hat es auf LED umgestellt. Die ganzen Halogens, da ist eine Firma gekommen, deutsche Kennzeichen und ungarische Arbeiter. Das ist so typisch. Und haben innerhalb von einer Woche alles, die ganzen weiß nicht, wie viel 1000 Quadratmeter unsere Bude hat. Alles auf Halogen, das schaut jetzt aus wie die Sonne. Es gibt Büros, es gibt Lagerflächen, ja. Okay. Ja. Und es ist jetzt hell. So, und jetzt komme ich zu den Drogen. Ja. Also, du hättest nicht so viel rauchen sollen. Nein, ich rauche nicht. Ja, ich habe ja aufgehört zu rauchen. Ja. Aber ich glaube halt einfach wirklich, dass die Drogen nicht so wirklich weiterbringen. Ich glaube, Meditation ist wahrscheinlich nicht das, was die... Ja, Drogen ist eigentlich, falsche Wort, eigentlich geht es um Medikamente, also Prozac oder sowas. Ach, solche Medikamente. Naja, die wirken halt einfach, weil ich glaube, die hauen voll rein. Ich habe gar nicht mitgekriegt, um was es überhaupt geht. Ah nein, ich habe jetzt nur so drei Stichworte losgelassen, weil das praktisch die drei Säulen des Stefan Sagmeisters Happy, Happy Film sind. Die Biene blärt schon voll. Es ist wirklich traurig, Mario, aus wasserige Augen. Das war wirklich ein netter, gell? Ja, und schau, da kriegst du. Was hat denn die gehabt? Krebs oder was? Ja. Ach. Machen wir das jetzt im Podcast da? Na, wir, nö. Schaut auf die Uhr, der hat gerade die Uhr verdeckt wieder. Bei den Minuten, die geht schneller bei denen das in der Oper. Beim Fußball, das war auch nur ganz kurz. Ja. Naja. Was macht der Heinz Fischer jetzt wahrscheinlich? Sitzt er gerade im Pyjama? Der sitzt im Pyjama. Der ist der froh, dass er bei dem Scheiß nicht mehr mitmachen dass er nicht dabei sein muss. Jede Menge Wracks da. Ja, also echt. Bring schon trotzdem. Ich möchte jetzt von euch eure letzten Ballerfahrungen hören. Aber on the dial. Und dann werde ich meine letzten Ballerfahrung erzählen. Oder soll ich zuerst erzählen? Ich erzähle zuerst, weil ich es interessant. Du bist sehr, sehr mikroverliebt. Sehr, sehr mikroverliebt. Ich bin interessant. Ich war so, mein letzter Ball. Schau her. Mein letzter Ball war der Ball des Grünen Kreuzes. Der Jägerball. Na. Was greifst du mir auf den Schenkel? Weil das so interessant ist. Schau. Was denn? Ach, die Frau vom Django. Ja. Oh, yes, also die Rotzbremse ist auch da. Es ist doch der Schelling. Na doch, bitte, sag. Ah, was, das war so interessant. Jägerball. Was war Jägerball? Jägerball. Ja, gibt es da Jägermeister und Unterberg? Ich habe keine Ahnung, da muss man in Trocht hingehen. Und da waren so viel Gespritzte, das war unglaublich. Sind das Wiener? Gespritzte sind Wiener. Nein, so, für mich ist ein Gespritzte so Nase nach oben, dass es einregnet und ich bin ja fast spächerisch und so. Der redet aber schon wienerisch, ne? Na sicher. Nein, aber das kennen wir außen. Bei uns sagen wir immer Brindler zu solchen Leuten. Brindler. Ja, ich weiß es nicht erst. Na und was war Jägerball? Was habt ihr denn für ein Tombola gehabt? Schrotkugeln. Der hat einen Hasen dann ausgestopft. Nein, das hat 100 Euro gekostet. Das war echt ein Chain. Wie jetzt? Karten, ich bin eingeladen worden. Ja. Das war in der Zeit, wo noch die Burschenschaft... Aber wir müssen jetzt aufstehen, die Bundeshymne. Nein, steh nicht auf. Okay, das letzte Mal... warum bist du fertig? Darf ich da mal Ballerlebnis erzählen? Die Burschenschaft haben probiert, mich zu keilen und haben mich eingeladen zum Jägerball. Hey, haben sie so ein Kapperl aufgesetzt? Nein, ich hab halt dann gesagt, du setzt nur für ein lustiges Kapperl auf. Und hat er mich ganz böse angeschaut. Ach so, das ist ein Deckel, der Trottel. Ein Deckel? Der Bauer. Wo ist denn dieser Jägerball? In der Hofburg. Ach so. Wieso warst du dort? Ja, das ist vor 10 Jahren. Bist du privilegiert gewesen? Nein, ich bin halt eingeladen worden, was soll ich sagen. Und da kannst du dich dran erinnern? Bist du da eingeladen worden? Vom Lugner? Ja, vom Lugner. Hey, hast Hans, komm mit. Aber ich glaube, das war meine letzte Ballerfahrung. Oder hast du irgendwelche Jägerfreunde aus dem Bärenwald? Nein, das heißt, das sind ja keine Jäger. Bärenwald. Aus dem Bärenwald. Ich wollte es ja auch korrigieren. Als die Tiere den Wald verließen. Sag mal, du hast uns ja gerade gefragt nach dem letzten Ballerlebnis. War das für dich so traumatisch, dass du seitdem keinen Ball mehr besuchst? Ich bin kein großer Ballfan, ne? Ja. Ich glaube nämlich, dass das nicht stimmt, dass der Hans vor 10 Jahren das letzte Mal vom Ball war. Weil nein, ich war ja vom Matura-Ball, genau. Ich war mit ihm auf einem Ball. Jetzt guck mal. Lug und Trug, Fake News. Der Hans war wirklich das letzte Mal, aber das war dann wahrscheinlich wirklich das letzte Mal der Ball. Und zwar war ich da auf dem Matura-Ball, der HKBLA, Geblergasse, 87, 30 Grad. Ortwein. Ortwein-Schlatz. Das ist kein Hack. Im Jahre des Herrn. Im Jahre des Herrn, vor der Zeitenwende 2012. Vor der Zeitenwende 2012, keine Ahnung, also wo die Mayas dann, da war das noch. Ja, warte mal, nein. Mhm. Ja, und da, hat's, da haben wir uns gedacht, es gibt kein Bier, das Bier ist so teuer, deswegen haben wir uns eine Flasche Schnaps gekauft. Nein, ich habe einfach angenommen, dass es dort wie auf jedem Ball eine Bar gibt, es ja so eine Bar, genau, wo es Bier und Wein und so Zeugs gibt. Und ich habe zu dieser schon eher betrunkenen Zeit. Ja, warst du auch noch betrunken warst? Weil du hast mit deinem guten Freund von uns gemeinsam den Kirschlikör ausgetrunken und habt dann und nicht nur das, sondern auch den Cachaça und alles andere, was bei mir daheim in der Bar war, weil wir auf die gewartet haben. Ja. In der Zeit war ich auf der Regensburg. Ja. Und da war es dann so, der junge Herr, der da gerade eröffnet, der zählt die Schritte mit innerlich. Das hört man. Auf alle Fälle haben wir einfach angenommen, dass es dort nur Schnapsflaschen zum Kaufen gibt, ja, und dass das die, ja, Bar das ist. Und deswegen haben wir Schnapsflaschen um eine 9 oder 18 Euro gekostet. Nein, 9 hat er gekostet. 9 hat er gekostet, genau. Und jeder hat da Schnapsflaschen gekauft und das haben wir dann getrunken. Boah, das war keine gute Idee. Und dementsprechend, seitdem vermisse ich meinen schwarzen Mantel. Nie wieder gefunden. Ich bin barfuß, im Dezember muss das gewesen sein, vor der Stadthalle in Graz gestanden. Habt ihr da kein Bier zum Trinken bekommen? Nein, wir haben einfach gedacht, es gibt kein Bar. Es hat nur Schnaps. Und ich hab's allen erzählt. Und ich hab allen gesagt, nein, es gibt kein Bar. Das ist ein Bar, wo es nur Schnapsflaschen gibt. Dann haben wir gesehen, ah, scheiße, es gibt eh Bier. Das hab ich schon immer gesehen. Da habe ich schon nur mal das grüne Klo gesehen. War es schon spät. Machen wir mal eine Bierverkostung. Ich kann nicht glauben, dass Bier, dass man dann ohne, dass die Flasche, dass man die aus der Flasche trinkt, dass man das Etikett sieht, dass man dann weiß, ob das ist, was dann schmeckt oder das ist, was dann nicht so gut schmeckt. Ich glaube, das ist schon ein bisschen, dass man das erkennt. Ich glaube es ein bisschen, aber auch ziemlich viel auch nicht. Also das war der schönste Satz. Ich glaub's ein bisschen. Nein, Moment, Rechtfertigung. Aber ziemlich viel auch nicht. Lass mich erklären. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stiegl trinke aus einem neutralen Glas, dann schmeckt es mir wahrscheinlich. Weiß es aber jetzt nicht, dass es ein Stiegl ist. Das ist doch schon irgendwie so, also in die Richtung geht es ja schon. Ne? Aber wenn ich jetzt einen Zipfer trinke. Ich hab's ein bisschen, aber ziemlich viel. Zipfer mag ich normalerweise nicht. Warum eigentlich nicht? Weißt du, so ein schwuler Biername irgendwie. So ein schwuler Biername. Warum? Es ist du kein da Schimpfwort. Es ist kein Schimpfwort. Wer ist dir zugeteilt? Meldet man sich freiwillig? Es gibt auch 4 Rollstuhlplätze. Na. Ja. Und man darf nicht rauchen. Beim Tanzen? Nein, ich glaube, du kriegst den Schwarzenberg. Was sagen 4 Rollstuhlplätze gibt es nur im ganzen Ball. Ist aber nicht viel. Naja, in der Gasometer gibt es mehr Plätze, stimmt. Das scheinen die alle so gleich. Die sind also bumm überfüllt irgendwie, ne? Ich wäre doch was, du kaufst um 20.000 Euro so eine Loge und dann tust du es auf Airbnb verhökern. Zum Übernachten drinnen. Ja, genau. Mann, genau. Das wäre ehrlich gesagt schon ein bisschen was, also wenn ich jetzt wirklich stinkireich wäre, und dann würde ich schon gerne ein bisschen so den Opernball trollen. In meinem Rucksack meine Trainingshosen haben und dann würde ich dann halt da meine Trainingshosen dann anziehen und dann würde ich meine Loge so ein bisschen so auf Floridsdorf. Mit so einem Floridsdorf-Hosen, mit einem Subwoofer, mit so einem. Nein, das ist jetzt nicht so, aber ich würde halt schauen, irgendwie vielleicht lasse ich das alles einschmuggeln. Ein Sido einladen. Nein, ich würde dann wirklich so als Gegenkonzept dann mit Unterhosen, Unterleiberl und Bierdosen und an großen Flatscreen ein. So als so wie jetzt eigentlich. Was würdest du machen, wenn du genug Cash hättest bei so einer... Ich bin noch mit meiner Geschichte noch gar nicht fertig. Achso, ich dachte, da kommt noch und was. Pizza würde ich essen. Ja, weil der so, Pizza bringt ihn. Na, Titus sagt, du sagst, ich bin mit deiner Geschichte nicht fertig. Und er sagt, achso, da kommt noch. Ja, weil du immer wieder dieselben Sachen... Achso, er hat gesagt, warte, jetzt habe ich vergessen. Bitte alle nachhören. Ich glaube, mich zu erinnern, so gesagt, achso, ich habe gedacht, da kommt noch was. Und deswegen hat er die unterbrochen, weil er sich gedacht hat, da kommt noch was. Und genau, das würde ich halt... Du wirst also eine Pizza liefern lassen vom... wie hat der Kasten? Der Pizza-Bringdienst, der Bellissima. Giovanni. Pizza Bellissima. War gut. Die Lady Huberta. Ja, das würde ich dann machen. Das ist nicht die Lady Huberta. So, Pizza, Trainingshose. Ja, und Fernseher. Und dann auf dem Fernseher würde ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ah, wenn ich genug gehört hätte, wäre mir da oben auch wurscht. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich würde zum Mauerblümchenball gehen. Der ist nämlich zeitgleich im Club U. Also ganz in der Nähe eigentlich. Mhm. Der lustigste Kamerad. Jetzt tanzen sie gleich schön. Was tanzen sie jetzt? Eugen Onegin. Künstlerleben, mein Walzer, Opus 316. von Johnny Strauss-Song. Der hat echt. Weißt du, das finde ich irgendwie geschissen, dass sie nicht Johann Strauss Junior sagen. Ich bin ja auch nicht der Hansi Hartkehr-Song. Ja, den Begriff hast du damals wahrscheinlich noch nicht gegeben, aber. Junior nicht. Der Strauss, der hat große Eier gehabt. Erzähl mir mehr. Na, der hat viele Kinder gehabt und hat aber dann ganz viele außereheliche Kinder gehabt. Okay. Das habe ich bei einer Führung am Zentralfriedhof mir gesagt lassen bekommen. Die ähnlichen Kinder, Nachfahren, denen ist ziemlich gut gegangen, aber die anderen haben ein schlechtes Leben gehabt. Aber hat man das damals so genau sagen können? Strauß-Meier. Aber der Johann Strauß-Sohn hat den ersten Opernball dirigiert, oder? Ja, echt? Wann war denn das? Beim Wiener Kongress damals. War der aber Kongress? Danach. Nein, damals haben sie nur angefangen, genau. Damals haben sie angefangen, diese so Ballveranstaltungen zu machen und erst dann nur noch 18. Schau, wie schön die tanzen. Irgendwann nach 1870, irgendwann, glaube ich, hat er dann dirigiert. Der Bruder vom Johnny Strauss, wie du ihn nennst, Sohn, nämlich auch ein Sohn vermutlich, ja, nachdem es der Bruder ist. Man hat früher nicht tanzen dürfen am Ball. Warum nicht? Weil das hat, ich glaube, der Kaiser hat es nicht schicklich gefunden und hat dann gemeint, dann geht es gleich zu wie in Paris und das wollen wir nicht. Also der Kaiser. Und der hat dann. Und der Bruder vom Johnny hat dann die. Eduard, glaube ich, hat er geheißen. Und der hat dann die erste Polka gespielt. Also. Und dann haben alle Leute die Sessel nach Zeiten geschmissen und haben tanzt. Und seitdem ist er seine Tanzveranstaltung. Ich wollte kurz fragen, wo haben Sie damals gewusst, dass der Johann Strauß Vater so viele uneheliche Kinder gehabt hat? Das könnte ja alles Verleumdung gewesen sein, oder? Das ist wirklich ein Vaterschaftstest. Nee, es gibt ja Aufzeichnungen. Ich habe mich gerade gefragt, sind die meist Pärchen oder arbeiten die nur zusammen? Die arbeiten zusammen. Du glaubst, heute alle sind zusammen. Brauchen nur zwei nebeneinander stehen. Alphonse Seider und die Rupp oder wie die Rette oder wie die heißt. Nein. Miriam. Nein, mit Miriam. Die Miriam Wackelkraulen. Da. Wo ist denkt sie der Van der Bellen jetzt gerade? Der Van der Bellen denkt sich gerade, dass er wahrscheinlich daheim sein will. Oder vielleicht taugt sie mir. Ich war das letzte Mal mit ihm frühstücken. Mit Fadebell. Er weiß es nicht, ich hab's nicht gewusst. Du hast aber gesehen, oder was? Nein, nicht einmal. Ich habe nachher im Standardforum nachgelesen, dass er im gleichen Lokal, am gleichen Tag war. Warum liest du das Standardforum? Wo warst du? Passiert. Im Freiraum frühstücken, Samstagvormittag. Im Freiraum? Im Freiraum. So. Und anscheinend war ich ja auch dort. Cool. Wollt ihr ein bisschen was über Eishockey-Saison wissen? Nö. Ja, bitte. Danke, Biene. Der ist für die. Der Stinkefinger wird halt ausgeteilt, so. Das gibt's keinen Morgen. Also, hört zu, total arg, der VSV ist letzter, praktisch. Na. Ja. Und der KAC ist erster. Na. Ja. Bravo, aber die Saison hat ja gerade erst begonnen. Es geht jetzt in erste, jetzt wird's richtig geil. Wollen wir das so? Playoffs. Und jetzt spielt der KAC gegen Znaim. Hansi! Znaim, was für Laufschuh, Schlittschuhmarke hast du? Bauer. Ah, die sind von Nike gekauft worden. Echt? Mhm. Didn't know that, didn't really care. Ich kenne mich aus. Und der KC. Er hat gehofft, dass du Bauer warst, aber zu Rockes, was sagen hätte können. Italienische Firma, super, alles Plastik. Es ist toll. Ja. Ich weiß nicht, was ich habe, was habe ich? Wisst ihr, dass der Boden, der ist aufgelegt, gell? Ach weil so. Normalerweise ist es ja schräg, der Boden. Drinnen, ja. Und jetzt haben sie den Boden, ich weiß nicht zu welcher Zeit, das habe ich irgendwann mal gelesen. Irgend so ein Künstler hat dann beschlossen, das ist gescheiter, wenn wir dann gescheiten Boden reinmachen, damit die Leute tanzen können. Und dann haben sie den Boden, einen geraden Boden reingemacht. Früher war er schräg, oder was? Und früher war er schräg. Und der ist auch immer schräg. Er ist ja unterm Jahr eh schräg. Das sind wirklich die zwei von vorher. Damit alle Viere sehen. Ja. Ja. Das macht ja wirklich für mich. Aber am Ball müssen nicht alle Viere sehen, weil da würden alle abwärts rutschen. Darf man inzwischen echt schon langsam sagen, es macht Sinn, oder? Inzwischen ist es okay. Nein, es macht keinen Sinn. Noch immer nicht? Es ergibt Sinn. Ja, aber warum können wir nicht endlich einmal anfangen zu sagen, es macht Sinn? Wenn irgendwas für dich Sinn macht, dann frage ich dich, was das mit dir macht. Was macht das mit dir, Fräulein? Boah, jetzt haben wir gut drauf, haben wir zwei. Ja. Ja, heute haben wir echt eine Verbindung. Das ist, weil wir frustriert sind. aber ich finde schon, dass man das langsam sagen könnte, oder? Irgendwann einmal haben wir aufgehört, Windloch zu sagen und angefangen, Fenster dazu zu sagen. Ja. Wird wohl auch okay gewesen sein, oder? Aber trotzdem. Jetzt schaut er groß, das war's der Linguist, Thomas Titus. Ja, tut mir leid, aber ich bin in der Berg hochgewachsen, das kann ich nicht sagen. Windloch ist doch... Nein, Windloch heißt eigentlich, das deutsche Wort für Fenster ist Windloch, weil Fenster ist lateinisch. Ja, so wie Nase aber auch bestimmte Dinge ist. Tun ja weh, ne? Deutsches Wort, das Gesicht. Bestimmte Dinge tun ja weh. Bestimmte Wörter tun weh im Schädel. Es macht Sinn. Wie hat bei euch als Kind diese Stöckhasen beim Verstecken beziehungsweise beim Opfangen eigentlich, wo man sicher ist. Leo. Hat es bei uns nicht gegeben, sowas. Ich weiß nicht, wie es bei uns geheißen hat. Ja, wir haben keinen Namen dafür gehabt. Na, frei, Leo hast bei der Wien hast Leo, ja. Da kann ich eine tolle Geschichte dazu erzählen. Na, es gibt im Internet eine Homepage, wo diese Sachen stehen, wo es für ganz viele Wörter Landkarten gibt. Okay. Und wo man dann sieht, wie es wo heißt. Und bei mir hat das aber nie irgendwie geheißen, weil bei uns, wir haben das nicht so gespielt. Ja, genau. Weil ihr habt gesagt, auch, das ist für Lulus eigentlich, wenn du jemanden abfangen spielst und dann gibt es so ein Leo. Ah, das ist nichts. Ja. Ne? Ich meine, das ist für Kinder echt. Halt, ne? Was ist mit dir? Warum zieht das denn so? Restless leg. Ja, aber why? Ja, because of... Because of why? The sake of it. Nein, es gibt ja ein Mittel dagegen, aber das wisst ihr nicht. Mit einem besonderen Gruß an dich. Was ist das Mittel dagegen? Masturbation. Habt ihr das gehört von Österreich, die Zeitung, wo sie geschrieben haben, Geimpfte fangen an zu masturbieren, Heilpraktikerin erzählt. Kein Scherz. Und was, da hört sich dann aber echt für mich auf. Da geht das Geimpfte auf, ne? Ich finde, das gehört viel mehr dirigiert. Ja. Ich habe Mozart in der Jungle geschaut, habt ihr das geschaut? Nein, es interessiert keinen. Wir interessieren uns jetzt für die neuen Formel 1 Autos. Weil vorab haben sie ihn heuer. Ja, so verschieden. Also, die interessanten Autos sind nicht präsentiert worden. Vor Indien ist präsentiert worden, sauber ist präsentiert worden. Ein bisschen was von Williams hat man schon gesehen. Sie schauen alle ein bisschen gleich aus. Tiefer, kleinere Heckflügel, alles ein bisschen kompakter, breitere Reifen. Angeblich werden die Reifen viel härter. Also, die Pirelli-Mischungen sind langlebiger, damit man auch gut überholen und lang hinten nachfahren kann. Fette Scheiße. Überholen ist wegen. Gut hier, nicht gut hier. Bridgestone. Da gibt es schon lange nicht mehr, vergiss das. Achso, Entschuldigung. Bridgestone, da war Michelin Bridgestone und da war dann Michelin besser und dann ist Michelin gekommen und Michelin geblieben und jetzt ist dann umgestellt worden auf Pirelli. Und was ist mit dem Staffelroffel von der Hufflepuffel? Ja, da wollen wir hoffen, dass der genauso gut abliefert wie letztes Jahr, weil letztes Jahr hat er 100% Punkte bei jedem Rennen. Er ist nur ein Rennen gefahren, aber da hat er Punkte geholt. Ja, aber das ist schon geil. 100% sind das. Staffelroffel von der Puffelschnaffel. Ja. Die Dirigentin oder Auftrag hörst. Super, hat man vorgetaugt. Der hat einen coolen Pferdeschwanz. Und sie ist nur ein 10,2 groß. Pferdeschwanz. Ich habe gerade gesagt, wie groß ist sie? Was? Wie groß schätzt du sie? 1,20? 1,10,2, glaube ich. Ja, aber ich hätte schon. Also hat meine schon Goldie Hawn in Nahaufnahme gesehen? Ja, aber sie schaut relativ alt. Das ist ja die Ehefrau von Kurt Russell, ist wahrscheinlich auch schon relativ alt. Den habe ich vorher, das ist der, dem du in die Haare greifen willst. Roberto Longus. Ja, genau. Roberto der singt jetzt gleich, dem will ich in die Haare greifen. Manche wollen ihm im Mund greifen. Was? Na, vielleicht, wenn er schön singt. La fleur que tu me végete aus Carmen. Das ist voll die Carmen-Zeit, ha? Wieso? Jetzt habe ich gehört, dass der Sohn von Hans Holecek auch bei der Oper ist. Wer ist auf der Oper? Der Sohn von Hans Holecek. Wer ist denn Hans Holecek? Honzo! Honzo. Der Konzo von Ding, Chefstrepper John. Na, Honzo Holecek. Hans Honzo. Ich tue den Titus halt voll tratzen. Jetzt hat er meinen Fuß eingesperrt. Better give me something to fill the hole. You have to pay the troll to enter the boy's hole. Kennt ihr? Habt ihr geschaut? It's always sunny in Philadelphia. Na, habe ich nicht gesehen. Sehr lustige Serie. Sehr grausig, teilweise sehr, sehr lustig. Kannst du sie empfehlen? Ich kann es ja eigentlich relativ uneingeschränkt empfehlen, ja. Gibt es eine Hauptfigur oder mehrere? Das gibt im Endeffekt, also in der ersten Staffel sind es... Der Endeffekt, das macht Sinn, dass du das jetzt sagst. Du bist so gemein. Wollt ihr was knabbern? Was knabbern aber denn? Ja, bring mal was zu. So komm, dir kostet eine Socken. Nein, ich sage euch jetzt nämlich, was ich noch gewonnen habe. Ein Schweinsohr. Ich habe gewonnen. Schweinsohren? In Feldbach ist ja die Soletti-Fabrik, gell? Und ich habe einen... Wer wackelt da so? Ich bin nicht der mit Restless Legs. Einen circa, wie viel Zentimeter ist das? 60 Zentimeter? Wahrscheinlich. Schwertfisch. 60 Zentimeter langen Salami aus Pappkarton LKW, in dem drinnen Chips und so Graffel waren. Nice. Und so Leute. Na, hol mal. LKW und mit Chips drin. Jetzt ist er fertig. Da gibt es einen Sänger, der heißt, vom Ensemble, der heißt Alexandro Longus. Italiener halt, ne? Wo war das bei Franzus Longus? Ja, Monty Python. Ja, genau. Angeblich ist ja die deutsche Version vom Leben des Brian besser wie die englische. Ja, ja. Ich würde gerne Gottes Gemetzels gehen. Ich glaube, das spielen sie Martin Luther. Ne? Ich habe den Film schon gesehen, das passt schon. Nur mit dem Polanski, oder was? Von Polanski. Ja. Mit dem österreichischen Schauspieler Meryl Streep und Jodie Foster. Kennst du dir aus? Was ist mit dem Polanski und Vergewaltigung? Ja, hat er gemacht. In den 70er Jahren. Wird, darf nicht nach USA einreisen, ne? Aber ich glaube. Ja, aber wie steht. Sagt er, es stimmt, ich hab das Kind vergewaltigt, oder? Ich glaube, das war so eine Rauschaktion. Na, sie hat mittlerweile jetzt schon die. Hm? Also, sie hat die. Ihr ist egal schon mittlerweile. Ihr ist egal, das heißt, sie vergewaltigt. Ja, mittlerweile sagt sie, ja, sie hat ihren Frieden damit gemacht und fertig. Also, okay, gut. Ja, keine Ahnung, wie alt ist der Typ? Der ist ja voll alt schon, ne? Du weißt es nicht. Na hey, wenn der 1969 schon hat, seine Papiere gemacht hat, mit Sharon Tate verheiratet war. Und dann ist Rosemary. Ah, übrigens, Manson. Hm? Charles Manson geht schlecht. Oi. Der liegt im Sterben. Naja. Der ist der Nächste, für den wir einen Nachruf machen müssen. Aber es gibt. Echt, machen wir echt einen Nachruf auf Charles Manson? Naja, na. Ja, ich weiß es nicht, ich habe nicht wirklich viel. Nachrufe wären nicht schlechter. Gutes Business, ne? Jetzt sterben sie alle dahin. Mein Gott, Adriano Celentano. Tot oder was, ne? Na, aber 38er Jahrgang oder so, der ist auch nicht mehr jung. Nicht mehr jung. Peter Weck, 1930 geboren worden. Extrem alt schon. Furchtbar. Weil ich gerade mit der Biene vorhin habe ich gefragt, ob sie Ich heirate eine Familie kennt aus den 1980er Jahren. Das ist eine Serie mit. Hast du erzählt, mit dem Tekla Carola Weck. Ah, Mist. Ich wiederhole mich. Ja, aber nicht nur auf sehr kurzfristige Art und Weise. Was ist denn das für eine Schokolade, die du da vor deiner Nase hast? Da sind so Nüsse drin. Schaut, hat so einen leichten weißen Schleier wie abgelaufen, okay. Ne? Ja, aber das mag ich. Ist aber recht gut. Schmeckt das sicher voll lecker, ne? Es schmeckt mir voll lecker. Aber ich kenne ja, du isst nicht alles auf. Du lässt da wieder was übrig. Ich kenne ja, ne? Du. Was ist mit dir? Schaufst du heim? Ja, einen Bekannten, der hat sich Medikamente importieren wollen übers Internet. Na, das darfst du nicht machen. Und wenn man das gescheit macht, dann macht man es über Indien, weil die Inder sind gescheit und die holen das erst einmal nach Deutschland und dann machen sie einen innereuropäischen Versand. So. Der hat aber, die Webseiten gab es nicht mehr und deswegen hat er gesagt, kurzfristig brauche ich. Was hat er für eine Medikamente gekauft? Finasterid, also Haarausfall. Ja. Also keine ärgeren Sachen, keine Drogen. Ja. Also bei erblich bedingten Haarausfall gibt es mittlerweile eben diesen Finasterid-Stoff. Mhm. Und der funktioniert ganz gut. Naja, aus Amerika bestellt er sowas. Mhm. Und dann kommt vom Zoll ein Schreiben. Wir haben ein Paket beschlagnahmt. Sieht offensichtlich, ist es ein Medikamentenversand. Und du darfst sowas nicht machen. Es ist gegen das Gesetz. Ja. Außer du hast eine ärztliche Bestätigung. Eigentlich darfst du sowas nur machen, wenn du irgendwie eine Epidemie einbannen willst oder irgendwie sowas. Ne? Und du brauchst halt diese Bescheinigung und wenn du die nicht hinschickst, dann schicken dir die halt eine Organstrafverfügung. Was kostet? Ist das teuer, oder? Na, du kannst das eh verschreiben lassen in Österreich von einem Arzt. Propecia heißt das. Es gibt ja, ursprünglich war das Proska, ein Medikament für die Prostata. Ja. Keine Ahnung, was sie machen soll. Aber. Und dann haben sie gemerkt, hoppala, mir wachsen die Haare wieder. So. Okay. Ja. Ja, so sind sie ja auf Jagd draufgekommen, gell? Ja, aber die Testprobanden wollten die Tabletten nicht mehr zurückgeben. Ne? Ja. Ja. Warum wollt ihr es nicht mehr zurückgeben? No, das geht nicht an. Wir reden nicht drüber, aber ist angenehm. Das finde ich schon cool. Haben die zahlen die, dass sie da mitmachen dürfen? Oder ich glaube, du musst erstens einmal viel trainieren und zweitens musst du in einem Club, in einem guten Club dabei sein, Tanzclub, ne? Und dann hast du gute Chancen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, irgendwie vermisse ich bei der Biene ein bisschen den Einsatz. Ich bin mittendrin eine halbe Stunde weg, ist und zu Dokus löst am Klo, ist glaube ich wirklich, da ist die Luft heraus, Biene. Also du wusstest aber wirklich, es ist dir jetzt einfach in dem Arsch oder was? Nein, ich hab da so von so Sachen geredet und hast dann habe ich nicht zugehört? Mitreden können. Hast du das jetzt so gehört? Nein, ich hab nichts gehört. Naja. So. Erzähl von der Badewanne, Biene. Du mal da ein bisschen... Rohrfrei. Da war's ja da. Mhm. Ah! Ja? Das ist dann alles durch die Wand in meine Küche gerunnen. Das ist super. Ey. Vom Küchenboden langsam ins Vorzimmer. Durch die Bordwand raus? Mhm. Mhm. Wie geht denn das? Ah, ist das weiß keiner so genau. Die Wand zwischen Küche und Badezimmer ist nur so eine Pappkartonwand. Und da ist es einfach durchgerunnen alles. Das ist ein Scheiß. Es war relativ ein Scheiß. Und wirst das Loch im Ablauf wieder... Habe ich kurz geweint. Nicht irgendwas. Dann habe ich einen Heinzi angerufen, der hat dann gesagt, wenn ich jetzt komme, jetzt ist Sonntag, dann kostet ihn das ein paar hundert Euro. Ach so, ein Heinz hast du angerufen? Ein Heinz. Und wenn er am Montag kommt, kostet es wie viel? Nein, ist ein bisschen billiger. Nicht der gesagt, komm morgen. Und zahlt vielleicht die Hausverwaltung. War dann im Endeffekt auch so. Der Endeffekt. Was hast du gegen das? Das erinnert mich immer an den Search-Effekt, das war so ein Album von Such a Search, nicht so erwähnenswert, aber es ist trotzdem. Such a Search, habe ich live gesehen. Mich erinnern, spring über den Schatten, kenne ich noch, aber mich erinnern bestimmte Wörter an so andere Gegenstände, zum Beispiel wenn jemand Produkt sagt, dann erinnert mich das an Joghurt, komischerweise, Joghurt. Und dann finde ich mir Produkt in Finanzprodukte, denke ich mir, das ist irgendwie, das passt nicht, das Wort. Sag noch was, na halt die Fresse. Kinderchens, ich werde jetzt was sagen. Ah. Ja. Jetzt kriege ich ein bisschen Geld. Hat er jetzt schon gesagt, alles war jetzt, oder was? Ich glaube schon. Na sicher, haben wir schon. Gerade jetzt wahrscheinlich, oder? Wir sind jetzt gerade Walzer tanzen. Die Kotz hat auch zu. Wer ist die Kotz? Na die da, die. Der Herr Meier. Ja. Naja, wie er immer ist. Ich sag, das war ein schöner Abend und jetzt ist er vorbei. Gute Nacht. Habt's auch schicken, gar kein Tschüssi. Auf Wiederhören. Tschüssi, liebe, liebe. Sag noch was, Titus. Das wird die schlechteste Sendung ever, außer die. Aber das ist im Endeffekt ja egal.